Love Life. Plan B mit Klaus Fiehl. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung dreht sich um die amerikanische Sängerin Janelle Monáe, die am Montagabend mit ihrer Band im Kölner Club Gloria gastierte. Titel der heutigen Sendung entsprechend Janelle Monáe, Abschweifungen, Notizen, Fußnoten. delicate design. In your hair there is a symphony, your lips a string quartet. They tell stories of a neon valley street where we first met. Now summertime pursues us as we love in technicolor, but I dwell in silence on your words which move me like none other. This time I shall be unafraid, and violence will not move me. This time we will relax, this time we will stay in our mood. Janelle Monáe. Abschweifungen, Fußnoten, Notizen. Diese hier zum Beispiel. Arthur Lee. Mein Zusammentreffen mit Arthur Lee damals war ganz sicher keine Sternstunde. In jeder Beziehung übrigens. Nach meiner Erinnerung währte es bestenfalls 40 Minuten. Wir trafen uns auf einem Rastplatz an der Autobahn, verdrückten uns in eine hintere Ecke des Restaurants und redeten. Schon nach wenigen Sekunden allerdings nahm eine Gruppe von Truckern am Nebentisch Platz. Die Männer droschen Karten, erzählten sich schmutzige Witze und schlugen sich dabei so laut auf die Schenkel, dass sich Arthur Lee und seine Ausführungen kaum verstehen konnte. Sonderlich laut sprach er eh nicht. Er wirkte müde, erschöpft, abgespannt. Ich hatte allerdings nicht das Gefühl, dass dies an meinen vielleicht etwas uninspirierten Fragen lag. Ich schob es vielmehr aufs Wetter. Es war nasskalt, einer dieser typischen Novembertage, irgendwann Anfang der 90er Jahre. Arthur Lee hatte auf dem französischen Label New Rose gerade ein neues Album herausgebracht. Kein Wunderwerk, immerhin aber eins, mit dem seine ellenlange Schaffenspause nun beendet schien. Zur Erinnerung, der farbige Lee hatte bereits in den 60er Jahren seine Band Love ins Leben gerufen, deren Mitglieder, eher eine Rarität damals, auch aus Weißen bestand. Lee hatte auch kurzzeitig mit Jimi Hendrix gejammt. In Erinnerung geblieben ist eine visionäre, zum Teil sehr improvisationsfreudige, psychedelische Musik, aber auch Titel mit Bezügen etwa zu einer Form von Folkmusik. Was hast du die ganzen Jahre gemacht zwischen damals und heute? Fragte ich ihn. Eigentlich ist dies eine Frage, die ich zutiefst verabscheue. Sie ist so banal, so offensichtlich, so grenzenlos, einfallslos. Aber ich stellte sie gleich zu Beginn, womöglich machte mich das Wiehern vom Nachbartisch irgendwie nervös, sodass ich mich entschloss, ganz auf Nummer sicher zu gehen. Also, was hast du getan? Ich musste meinen Vater pflegen, sagte Lee lakonisch und fügte diesem Satz auch keinen weiteren hinterher. 20 Jahre lang also hatte dieser Mann seinen Vater gepflegt. Mir gefiel diese Antwort, obwohl ich natürlich spürte, dass sie gelogen war. Oder bestenfalls am Rande mit der Wahrheit zu tun hatte. Egal, sollte ich selber jemals in die Situation geraten, eine Fehlzeit von 20 Jahren erklären zu müssen, ich würde so antworten wie Arthur Lee. Das nahm ich mir damals im Anschluss an mein Gespräch mit ihm felsenfest vor. Janelle Monáe, Abschweifung, Fußnoten, Notizen. Jemand hat mir ein Ticket für ihre Show in die Hand gedrückt. Ich bin neugierig. Und wie fast immer auch hier alles andere als allwissend. Janelle Monáes Erstlingswerk Metropolis etwa, eher eine EP als ein Album, ist an mir vorbeigegangen. Ich kenne das Werk nicht und finde das in diesem Moment, wo ich den Wagen über eisbedeckte Straßen lenke, sehr bedauerlich. Ich drehe ein wenig am Knopf des Radios und erwische irgendwo die Einlassung eines Gewichthebers, der sich gerade als Fan der Gruppe Queen zu erkennen gibt und eigenen Angaben zufolge sämtliche Lieder der Band in- und auswendig kennt. Einmal mehr zeigt sich, Gewichtheber, Ingenieure, Lehrerinnen und Taxifahrerinnen sind die wahren Experten in Sachen Musik. Unser Eins wacht bereits morgens in Angstschweiß gebadet auf, weil er fürchtet, die Beach Boys mit den Beastie Boys oder den Beatles oder Beach House zu verwechseln. Janelle Monáe. Der Auftakt ihres Konzerts gerät furios. Treibende Schlagzeugrhythmen, fulminante Bläsersätze, dazu das Ganze ihrer Stimme nun einmal innen wohnende Feuer. Ja, die Bühne brennt. Minuten später im Folgelied wendet sich das Blatt auf kuriose Art. Der Gitarrist wirft, ganz allein zunächst auf der Bühne, wunderhübsche Soul-, Jazz- und Blues-Licks in den Raum, nach einer Weile erst begleitet von Janelle. Ich kenne niemanden, der auf die Idee käme, bereits beim zweiten Song den Fuß so vom Gas zu nehmen, wie das hier im übertragenen Sinne geschieht. Denn das ist Barmusik. Dorthin zumindest, in einem Bar, wünsche ich mir die beiden in diesem Moment und mich dazu. Ja, ich mochte diese Bars früher zu später Stunde wie kaum einen anderen Platz. Die Musiker am Flügel wechselten etwa wöchentlich. Zumeist unscheinbare Gestalten irgendwie, von denen nach meinem Eindruck niemand wirklich Notiz nahm. Eine Art von Inventar halt, an das man sich gewöhnte, so wie Stühle, Tische, Vasen und vereinzelt herumstehende Blumenkübel, die damals schon Pflanzen aus Plastik führten. Es hätten dort an ihren Instrumenten auch Leute wie John Coltrane, Thelonious Monk hier im Hintergrund, Miles Davis, Herbie Hancock oder aber auch George Benson sitzen oder stehen können. Niemanden hätte das vermutlich interessiert. Nachtbars sind nun einmal so. Die Leute dort bestaunen die Farbenpracht ihrer Longdrinks. Sie bestaunen sich gegenseitig oder sie starren gedankenverloren ins Glas. Ich hielt mich oft an nichts weiter fest als einer schmalen Tasse Kaffee. Stundenlang. Und starrte dem Pianisten dabei wahlweise auf die Finger oder ins Gesicht. Fährt er wohl mit dem Zug zum nächsten Engagement? Oder mit dem eigenen Wagen? Hat er ein Zimmer im Hotel? Oder schläft er in einer Kammer über dem Laden hier? Das waren so die Fragen, die mich bewegten. There's no sunshine in the city. Check it out. That's the way it's going down. People killing people dying. Start that shit, man. I would have been there. That's all. Let's start it, man. We got it. Purse snatches, drug dealers and trespassers, incriminators, and parole violators. I raided with regulators, invaded the instigators, passed the procrastinators, rolled on retaliators, broken and home with burglars, party with murderers, scandal big realists. I sold coke, but don't deal it. Ask the stash dealers, a rash, the cash dealers, the time behind bars, riding in stolen cars, 40 deuce, licks, posing hard, rolling large. Big pockets that pick, pistol back is the bitch smackers, back up the alley attackers, waiting for the crackers. Smugglers, muggers in the gutters will rock. Gunners running up on niggas for brother lovers. Or whatever. Chain tickets, chain hoppers, clockers, walk watches, cops and robbers, bikinis, kind of fittest, quittest, money getters. For beaters with heaters, the beaters, the speedest, and two seaters, contestants and crime confessors. Yeah, peer precious, my guess is as good as yours. Why niggas be taking drawers? Rapers and zipper rippers, fake rappers and overactors. Bottle throwers, the golden growers, high rollers, cigar smoke blowers, bowlers with players, slashers, blasters, crusaders. Always solicited, rolling out on project business. Schemers and scandalous, the dreamers and panhandlers. Ready to run up and rock a fella, put the back in the teller and tell her, bitch, to give me the worry and worry out. Fuck on the floor, you fuck this. Yo, son, you got the loot? Yeah, come on, let's go, man. One gigantic ring of concealing, double dealing, drug fiending, selling and scheming. All the next being fleeing from the cops, court proceedings, illegal operating, law violating, and death escalating. We all need our dollar straightened, bro. We can't be tolerating, man. That's frustrating. That's why we be demonstrating how we be law breaking, cash taking, drug juggling, hand to hand, standing lookout. Many struck out to keep from struggling, embezzling, extorting, man slaughtering, assaulting, mass shootings, lust stabbings, gangs feuding, and females boosting for child supporting or self done abortion. Everything costing. We all lusted for this. So we'll still be rowdy and rioting and looting and regrouping until we see some more improving. It'll be mad human deletion seeking completion. Cause every day is killing us. Pitiful earth that's filled with temptation. Earth was my invitation. That will be my initiation. I just got a probation, so wish me congratulations. But I'm still under investigation. What? For psychic evaluation. Facing incarceration. Isolation over some color discrimination. So I need to participation in the Caucasian assassination. Time is wasting. It's a sticky situation. Trying to stop a reproduction. To kill off a population. And there's no exaggeration. So if it's in association with the nigga retaliation, I need your total cooperation. We're in hours of desperation. And for your information, the confrontation will be full. The younger generation. Cause we got determination. Now all we need is organization. So I use my concentration with a Jim Crow education. Cause history preaches stealth, your destination to plantation. Now overcome this observation depends upon the communication. Then without an explanation and hesitation, you have a reservation to be lynched from a tree for decoration. So because these glorifications, we need to make some alterations. Let's begin with the manipulation of this whole goddamn nation. Hold this time on limitations, so that's the end of the conversation. Thank you. Janelle Monáe. Abschweifungen, Fußnoten, Notizen. Afrofuturismus. Eine auf afroamerikanische Themen und Inhalte fokussierte Kunstströmung innerhalb von vorzugsweise Literatur, Film, Fernsehen und Musik. Deren Science-Fiction-behaftete Handlung in der Zukunft spielt, klar, gleichwohl aber die Vergangenheit die Geschichte mit einbezieht und sie neu bewertet, neu interpretiert. Oder um es vielleicht auch mit Ursula Rooker zu sagen, aus His Story kann dabei gelegentlich auch schon mal Her Story werden. So gelingt am Ende eine Art kritische Bestandsaufnahme auch und gerade der Gegenwart. Es ist schwierig, Kunst solchermaßen in eine Art von Definitionskorsett zu zwängen. So wie beschrieben, aber immerhin, verstehe ich die Absichten von Janelle Monáe, deren Konzeptalbum The Archandroid mitsamt der erdachten Hauptfigur Cindy Mayweather im Jahr 2719 spielt. Wo es gilt, die Bewohner von Metropolis aus den Klauen der mächtigen Great Divide, den großen Spaltern also offensichtlich, zu befreien. Die bewegten Bilder im Rücken der in schwarzen Anzügen und weißen Hemden steckenden Musiker freilich sind beim Konzert alles andere als futuristisch. Sie weisen ganz im Gegenteil, ebenfalls schwarz und weiß, in die Geschichte. So wie es übrigens die Musik an diesem Abend bisweilen auch recht nachhaltig tut. Auf der Leinwand sind viele Tanzszenen zu sehen, in Clubs, Bars und ländlichen Kneipen, den sogenannten Jukes. Andere Bildfolgen zeigen zum Beispiel den Boxer Muhammad Ali in einer seiner typischen Posen. Mit heruntergelassenen Armen, ohne jede Deckung, also verhöhnt er seinen Widersacher, bei dem es sich meiner Beobachtung nach um den einzigen Weißen handelt, der innerhalb der bewegten Bilder überhaupt vorkommt. Als das Konzert mit einem präzis gespielten Schlussakkord das letzte Ausrufezeichen setzt, den Bruchteil einer Sekunde darauf Musik von Jimi Hendrix aus den Boxen dröhnt und das Licht des Saals angeht, bleibt für mich eine Frage offen. Sag mal, wende ich mich an meinen Nebenmann, hast du zufällig erkennen können, gegen wen Muhammad Ali in der fraglichen Sequenz geboxt hat? War es am Ende der Kölner Karl Mildenberger? Mein Nebenmann zuckt mit den Schultern. Keine Ahnung, sagt er. Da musst du den da fragen. Dabei deutet er auf einen neben ihm befindlichen weiteren Nebenmann. Der beantwortet meine Frage wie aus der Pistole geschossen. Das war Henry Cooper, sagt er. So you think I'm you better know what you're fighting for. This is a call. Janelle Monáe. Abschweifungen, Fußnoten, Notizen. Henry Cooper, London, Engländer. Zwei Kämpfe gegen Muhammad Ali, beide verloren, allerdings durch Abbruch. Cooper war in beiden Kämpfen jeweils eine Augenbraue geplatzt. Im ersten Fight 1963 hatte er Muhammad Ali, der sich zu jenem Zeitpunkt meines Wissens noch bürgerlich Cassius Clay genannt hatte, sogar am Boden. Die Engländer verehren ihn bis heute, sagt der Nebenmann meines Nebenmanns. Es stellt sich heraus, dass er selber lange in London gelebt hat als Musiker und Mitglied der Band The Tacticians. Dass sie, die Musiker, ihre anfänglich selbst vertriebenen Singles jeweils persönlich in Londons ruhmreichem Rough Trade Record Shop abgeliefert hätten, bis ein aufstrebendes Indie-Label vorstellig geworden sei und man dort dann unterschrieben habe. Umgeben von Labelkollegen wie Edward Collins oder aber dem ehemaligen Pulp-Gitarristen Richard Hawley. To cut a long story short, sagt er dann, beschließt seine Ausführungen mit der Bemerkung, die ganze Geschichte sei am Ende vor die Wand gefahren worden, und fragt, ob ich mich fürs Boxen interessieren würde. Nun ja, sage ich, nenne eine Anzahl von Kämpfern, die ihre Handschuhe längst an den Nagel gehängt haben, und erweitere die Liste um die Namen einiger ehemaliger Kirmesboxer wie etwa Schneider Berlin. Mit dem und anderen Fightern hatte ich mal einen Nachmittag im Wohnwagen hinterm Boxzelt zugebracht. Eine alte Dame hatte das Eintrittsgeld sortiert und nachgezählt. Derweil der Chef der Boxtruppe auf ein Bild an einer Wand des Wagens gedeutet und gesagt hatte, dies hier sei sein Vater, Schwergewichtsboxer wie Muhammad Ali, zudem Drittplatzierter bei den sogenannten deutschen Militärmeisterschaften Ende der 50er Jahre. the leaves are green. They only change to brown when autumn comes around. I know just what I say. Today's not yesterday. But what I'd like to know is, could a place like this exist so beautiful? Or do we have to take our wings and fly away to the visions in our minds? Janelle Monáe. Abschweifungen, Notizen, Fußnoten, Einflüsse, Prince, Stevie Wonder, Miles Davis hier im Hintergrund, Porgy and Bess, Sun Ra, der Broadway und seine Musicals. Mein Nebenmann von vorhin erwähnt am Ende sogar den Schauspieler Gene Hackman und dessen Saxophon spielende Figur in Francis Coppolas Film Der Dialog. Richtig behalten? Keine Ahnung, wie er darauf kommt, als er jetzt sogar die Berliner Revolussa-Band Ton, Steine, Scherben erwähnt, frage ich ihn sicherheitshalber im Gedränge der Hinausströmenden noch einmal nach dem wunderhübschen Lied welches kurz vor Beginn des Konzerts ganz leise aus den Boxen drang. Richtig. Loving You von Minnie Riperton. Chanel Monet, Abschweifungen, Fußnoten, Notizen. Arthur Lee. Die eigentliche Dimension des Wirkens von Arthur Lee ist mir, glaube ich, erst nach meinem Treffen mit ihm wirklich klar geworden. Ohne dass ich ihn je wieder gesehen hätte, kreuzte sein Name fortan fast ständig meinen Weg. Manchmal schien es mir, als beziehe sich die halbe Welt auf Platten von Arthur Lee und seiner Band Love. Als Lee Anfang August 2006 starb, befand ich mich nach meiner Erinnerung auf dem Gelände des Haldern-Pop-Festivals. Prompt kam von der Bühne die Ansage einer Band, man wolle nun ein Stück von Arthur Lee spielen. Die Sutens waren das. Die Band mochte ich mitsamt ihren hintergründigen Soul- und Blues-Anleihen sowieso über die Maßen. Was aus dieser Gruppe wohl geworden sein mag? Um ehrlich zu sein, ich habe nicht die leiseste Ahnung. Aber dies hier sind Fußnoten, Erinnerungen, Abschweifungen, Notizen rund um Chanel. Sie selber wird die Sutens womöglich nicht zwingend kennen, aber Arthur Lee, den ganz sicher. Der gleichfolgende Song ist von ihm inspiriert. So zumindest steht es im Booklet ihres Albums, The Archandroid. Mir hätte das eigentlich früher auffallen müssen. Immerhin erschien Janelle Monáes Werk bereits im Juli dieses Jahres. Großes Theater, wie wir inzwischen wissen. Aber aus irgendwelchen Gründen keins, das mir zum fraglichen Zeitpunkt wirklich nahe ging. Warum? Zeitmangel vielleicht. Oder das nicht zwingend gelungene Duett mit Kevin Barnes von Off Montreal. Oder aber schlicht nasskaltes Wetter. Wie auch immer. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live-Talk-Radio mit Jürgen Domian. Alles Liebe, alles Gute, ciao. Get caught. Don't get caught.